Buddenbrooks. Ein Hörspiel von Heinrich Breleur nach einer Verfilmung von Thomas Manns gleichnamigem Roman. Die Familie Buddenbrook drängt sich im Foyer durch die Parade der Zylinder und eleganten Abendkleider vor den großen Spiegel. Ein eleganter Ball in der alten Hansestadt Lübeck in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man zeigt sich vor, man sieht sich um, man wird gesehen. Schon wird die Jüngste der Familie, die reizende Toni, von den jungen Männern umringt, die sich auf ihrer Tanzkarte eintragen wollen. Ihr Vater, der königlich niederländische Konsul Jean Buddenbrook, lächelt. Die Buddenbrooks stehen ganz unangefochten und erfolgreich da. Er hat es verstanden, den Getreidegroßhandel, den er von seinem Vater übernommen hat, auf respektabler Höhe zu halten. Und seine Tochter weiß, dass sie hübsch ist und von Familie. Ja, sie lässt sich von den jungen Männern umschwärmen mit Plaisir. In diesem Moment sieht er im Spiegel seinen größten Konkurrenten herankommen, Hinrich Hagenström, gleichfalls mit Familie. Seiner schwarzhaarigen Ehefrau Laura, brillanten behängt, eine geborene Semlinger aus jüdischer Frankfurter Familie, ihrer Tochter Julchen, ihrem Sohn Hermann. Das Fräulein Tochter spielt ja schon wieder Prinzessin von Lübeck. Du bist und bleibst ein Eulensdenker. Elisabeth Buddenbrook, genannt Betsy, die Frau des Konsuls, hebt die Augenbrauen. Sie stammt aus der wohlhabenden Patrizierfamilie der Krögers und ist ihrem Gemahl eine zuverlässige Gefährtin. Man begibt sich zusammen mit den beiden Söhnen der Familie hinüber in den Ballsaal. Thomas, der Älteste, ist in seiner intelligenten und zugleich traditionsbewussten Art als Firmenerbe anscheinend bestens geeignet, wohingegen sein jüngerer Bruder Christian schon ein wenig das Sorgenkind ist. Ein Charmeur und Spaßvogel. Man weiß nicht so recht, was einmal aus ihm werden soll. Seit wann kannst du Wiener Walzer? Es ist wie in einem Schauspiel, in dem wir alle mitspielen. Gerade hat Toni ihren Fächer fallen lassen. Da steht Hermann Hagenström auch schon vor ihr und hebt ihn für sie auf. Alle Tänze vergeben. Ich habe noch gar nicht gefragt. Hagenström. Der erste Tanz gehört heute dem Bruder. Von ihrem Tisch hat die Konsulin Betsy Buddenbrook die Szene beobachtet. Eine gute Partie, der Hermann Hagenström. Ein hübscher Junge obendrein. Sie sind tüchtig, die Hagenströms. Man muss gerecht bleiben. Ja, sie sind hier raufkommen. Mein Vater sagt, die Hagenströms machen es immer so. Wie machen wir das? Mit den Ellenbogen. Am Tisch der Buddenbrooks hebt Lebrecht Kröger das Glas, Betsys Vater. Ein à la mode Kavalier, schon ein wenig aus der Zeit, aber immer noch eine große, distinguierte Erscheinung. Betsy, meine Tochter. Jean, auf euer Wohl. Auf die Familie. Ja. Auf die Buddenbrooks. Sie sollen leben. Nun tanzt auch die Konsulin mit ihrem Gemahl. Sie hat frische Farbe auf den Wangen, ihre Augen strahlen und sie bewegt sich jugendlich. Toni schwebt an ihnen vorüber. Ballverrückt ist sie. Schau nur, wie sie schwebt. Ja, aber immer mit einem anderen. Hm. Und Hagenström? Das ist schon der dritte Tanz mit Toneos Tochter. Respekt, da kommt einiges zusammen. Geld heiratet Geld. Wollen wir das nicht alle? Und die Liebe? Die Liebe, ja, ist schön, aber sie ist eine Buddenbrook. In einer Loge stehen die Suitiers zusammen. Unternehmungslustige Junggesellen, hauptsächlich junge Kaufleute, mit bekanntermaßen etwas lockerer Lebensführung. Christian Buddenbrook steht unter ihnen. Stefan Kistenmarker taxiert. 2 Millionen mit Gift. Und der Brüdern. Mal ein bisschen watschlich und dick ist sie schon. Naja, eignet sich fürs Kinderkriegen. Der Heiratsmarkt interessiert Christian nicht. Er beobachtet das ungewöhnlich hübsche Blumenmädchen Anna. Gerade hat sie seinem Bruder Thomas eine Rose verkauft und er hat sie sich ans Revers gesteckt. Sehr seltsam, wie er das Mädchen dabei angesehen hat. Blumen für die Herren? Oh ja. Sie haben wirklich sehr schöne Blumen. Christian würde ihr am liebsten den Korb nach Hause tragen. Den Korb mit allem, was dran ist. Unverkäuflich, meine Herren. Mit allem, was drin ist. Thomas Buddenbrook hat die Szene beobachtet. Er folgt Anna zum Ausgang. Fräulein Anna! Wie geschickt, dass sie gerade eine der letzten Rosen aus ihrem Korb verloren hat. Sie haben wirklich die schönsten Blumen der Stadt. Danke, Herr Buddenbrook. Der Ball neigt sich seinem Ende zu. Die meisten Gäste sind schon auf dem Heimweg. Toni Buddenbrook eilt noch einmal an ihren Tisch zurück. Sie hat etwas liegen lassen. Hermann Hagenström erwartet sie bereits. Er hat schon wieder ihren Fächer in der Hand. Prinzessin, darf ich bitten? Wenn das Orchester zurückkommt? Das war nur im Scherz dahin gesagt, aber Hermann Hagenström lächelt selbstsicher. Ein Musiker, schon in Mantel und Zylinder, kommt mit seiner Geige auf die Bühne zurück. Ich glaube nicht, dass wir zwei alleine. Und eine Geige. Soll ich die Bratschen auch noch zurückholen? Und ihr Fräulein Honeus? Schon in der Kutsche. Nach Hause? Hermann Hagenström. Auch die anderen Musiker haben mittlerweile ihren Dienst wieder aufgenommen. Dieser Hermann Hagenström, der sieht schon recht ansprechend aus. Aber die Hagenströms sind nun mal nicht ganz comilfo. Diese Heraufkommenden mit den Ellenbogen. Und sie sind die Konkurrenz. Doch er tanzt gut. Hermann Hagenström strahlt sie unbeschwert an. Und ganz allein vor leerem Saal schweben die beiden in weiter Runde über das glänzende Parkett. In einer Loge taucht Tonis Vater auf und schaut zu ihnen herüber. Der Konsul ist schon aufbruchsbereit. Er hat bereits den Mantel um die Schultern gelegt und den Zylinder aufgesetzt. Toni hält abrupt in ihrem Walzer an. Schon Mitternacht. Ich muss gehen. In Annas kleinem Schlafzimmer, über dem Blumengeschäft an der Bäckergrube, die in gleicher Richtung mit der Mengstraße steil zur Trave hinabfällt, brennt trotz der fortgeschrittenen Stunde noch Licht. Das wunderbar hübsche Mädchen mit den ein wenig hervorstehenden Wangenknochen, den schmalen schwarzen Augen voll eines weichen Schimmers und dem mattgelblichen Teint liegt noch kaum bedeckt auf dem Bett. Thomas Buddenbrook ist schon dabei, sich anzukleiden. Noch einmal küsst er die Geliebte. Das duftet. Sind das Rosen oder ist das der Flieder? Man muss jetzt viel Wasser in die Töpfe geben, die Hitze verdirbt sonst alle. Wie an unserem ersten Abend, weißt du? Als wir im Dunkeln an den Wiesen entlang fuhren. Im Dunkeln? Ja. Wie immer. Die Leute. Thomas richtet vor dem Spiegel seinen Anzug und knüpft sich die Krawatte. Anna hat ein leichtes Tuch umgelegt und ist hinter ihn getreten. Aufmerksam, fast kritisch, schaut sie sein Spiegelbild an. Eine merkwürdige Veränderung nimmt sie da wahr. Diesen Blick, ernst, streng, fast schon starr wie eine Maske. Jetzt machst du wieder dein Gesicht. So, ein Gesicht mache ich? Als ob du nicht mehr da wärst. Thomas! Etwas zerzaust sieht der jüngste Buddenbrook aus, wie er im Frack und Zylinder aus der Kutsche steigt und sich zu seinem Bruder gesellt, der ebenso wie er im frühesten Morgendämmer dem elterlichen Haus zustrebt. Ich könnte jetzt gut eine von deinen schwarzen, scharfen Zigaretten vertragen. Die beiden stecken sich beinahe komplizenhaft eine Zigarette an. Und du? Du riechst ein bisschen. Rosen? Eindeutig Rosen. Und ein bisschen warme, feuchte Erde. Buddenbrooks. Äußerlich wie geleckt. Aber ins Wärts. Eindeutig Rosen. Das war der Satz vom Studienrat Marcellus Stengel, den vor allem Christian schon in Schülertagen mit großem Geschick nachahmte. Ein Charmeur und Spaßvogel war er geblieben, der Christian. Und ein Sorgenkind im Vergleich zur Ruhe und Ausgeglichenheit seines älteren Bruders Thomas. Die beiden Brüder lachen und schubsen einander über die nachtdunkle Gasse, als wären sie zurückgefallen in die Zeit, da sie noch beim seligen Marcellus Stengel die Schulbank drückten. Vor dem Elternhaus in der Mengstraße angekommen, macht Thomas ein übertrieben seriöses Gesicht. Haltung. Disziplin. Gleichgewicht. Gleichgewicht. Die Firma verlangt es. Die Roggenangelegenheit mit Van Hengtum und Company. Hast du ein Angebot? Sie geben 60 Taler für 1000 Kilo. Nicht übel, wie? Es ist kurz nach 5 Uhr an einem Juni-Nachmittag. Man sitzt im Landschaftszimmer im ersten Stockwerk des weitläufigen alten Hauses in der Mengstraße. Im Parterre sind die Kontore der Firma Buddenbrook und die Küche untergebracht. Im ersten und im zweiten Stock wohnt die Familie. Gerade ist der Diener Anton hereingekommen, um auf silbernem Tablett eine Visitenkarte zu überreichen. Vorzüglich, lasse bitten. Ein angenehmer, ein gut empfohlener Mann. Ich störe, ich trete in einen Familienkreis. Man plaudert, ich muss um Verzeihung bitten. Herr Grünlich, ein Geschäftsfreund. Auftritt Bendix Grünlich. Hut und Stock in der linken Hand, mit ziemlich kurzen Schritten und etwas vorgestrecktem Kopf, ein mittelgroßer Mann von etwa 32 Jahren, in einem grün-gelben, wolligen und langschößigen Anzug. Sein Gesicht unter dem blonden, spärlichen Haupthaar ist rosig und lächelt. Neben dem einen Nasenflügel befindet sich eine auffällige Warze. Schon von Weitem vollführt er mit seinem großen, hellgrauen Hut eine Gebärde der Ergebenheit. Das ist mein Sohn Thomas. Guten Tag. Tag. Mein zweiter Sohn Christian. Tag. Bleiben Sie doch auf eine Tasse Tee. Ich habe nicht die Absicht, den Eindringling zu spielen. Ich komme in Geschäften. Meine Tochter Antonia. Sie sind aus Hamburg gekommen, heute früh? Ich bin viel unterwegs. Sicherer Regen bringt Segen. Rastlose Tätigkeit ist für mich Lebensbedingung. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir haben Verwandte in Hamburg. Die Duchamps. Ja, wir sind miteinander bekannt. Die Duchamps. Menschen von Herz und Geist. Wahre Christenmenschen. Ja, bei ihnen findet man Gottesglaube, Mildherzigkeit, innige Frömmigkeit. Aber immer eine Tasse Tee. Fräulein Toni, bleiben Sie einen Moment so. Mit beiden Händen macht Grünlich eine kurze, krampfhafte und dennoch elegante Handbewegung wie ein Maler, der ein besonders schönes Motiv in die Luft skizziert. Frau Konsulin, sehen Sie nur, wie die Sonne im Haar Ihrer Tochter spielt. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen. Nun setzen Sie ja keine Schwachheiten in den Kopf. Ich will nicht länger stören. Ich kam in Geschäften. Es würde uns freuen, wenn Sie für die Dauer Ihres Aufenthalts in unserem Hause wohnen wollten. Frau Konsulin, ich danke. Ich bewohne einige Zimmer im Gasthaus Stadt Hamburg. Gehen wir ins Kontor. Wichtig, Tour. Von der Ostsee her, die Trave herauf, kommen die großen Segler in den Hafen der Freien und Hansestadt Lübeck. Zwischen Schiffen, Schuppen und den hohen Kornspeichern aus Backstein riecht es nach Butter, Fischen, Wasser, Teer und geöltem Eisen. Kornträger wuchten die Getreidesäcke von Bord der Schiffe über den Kai zur Linde, zur Eiche, zum Löwen oder zum Walfisch. Auf derart fantastische Namen haben die Buddenbrooks ihre Speicher getauft. Hier werden die Kornsäcke mit Winden hochgehieft und auf die verschiedenen Böden verteilt. Konsul Buddenbrook kommt mit Bendix Grünlich von einem seiner Schiffe, der unlängst erst von St. Petersburg eingelaufenen Friederike Overdiek. Prokurist Markus kniet vor einem Sack Weizen. Er hat mit dem Stecheisen eine Probe gezogen, hält das Korn prüfend hoch und überlässt es dann seinem Prinzipal zur Begutachtung. Gute Qualität, Herr Konsul. Gesunder, trockener Mahlweizen. Wie verabredet. Und bezahlt. 1000 Sack Weizen aus Russland. Über die See glücklich im Hafen. Mit Gottes Hilfe, lieber Herr Konsul. Tja, die Ostsee ist nur gerade keine Pfütze. Aber was das Geschäft wert ist, wissen wir doch erst, wenn die Ware glücklich wieder verkauft ist. Na, Heinrich, wer da ins Klo tut? Danke auch für dein Help, Herr Konsul. Gut. Vorsicht! Pass auf! Vielleicht kann ich Ihnen mit meinen Verbindungen in Hamburg gefällig sein. Gefällig?

Thomas. Aber wenn man Glück hat, Toni, dann kommt doch mal beides zusammen. In einer Allee von jungen Buchen fahren sie eine Strecke ganz dicht am Meer entlang, das blau und friedlich in der Sonne liegt. Der runde gelbe Leuchtturm taucht auf. Sie erblicken Bucht und Bollwerk, die roten Dächer des Städtchens und den kleinen Hafen mit dem Segel- und Tauwerk der Boote. Ich kann das Meer schon riechen. Dann fahren sie zwischen den ersten Häusern hindurch bis zu einem hübschen kleinen Haus, dessen Veranda dicht mit Weinlaub bewachsen ist. Der Kaffeetisch ist auf der Veranda vor dem Haus eingedeckt. Toni sitzt dort zusammen mit ihren neuen Herbergseltern. Da ist zunächst der Lotsenkommandeur Diederich Schwarzkopf, ein untersetzter, breiter Mann mit rotem Gesicht, wasserblauen Augen und einem eisgrauen, stacheligen Bart, der fächerförmig von einem Ohr zum anderen läuft. Frau Schwarzkopf, eine Pastorstochter aus Schlutop, ist ungefähr 50 Jahre alt, einen Kopf kleiner als Toni und ziemlich schmächtig. Und nun kommt plötzlich noch ein junger Mensch von etwa 20 Jahren mit einem Buch in der Hand direkt über den Deich. Er ist von mittlerer Größe, ziemlich schmal und blond. Seine Augen sind von etwas dunklerem Blau als die seines Vaters und haben denselben nicht sehr lebhaften, gutmütig prüfenden Ausdruck. Er verbeugt sich etwas linkisch vor Toni. Sie müssen unser Feriengast sein, Fräulein Buddenbrook. Und Sie? Ich bin Morten, der Sohn vom Lotsenkommandanten. Dann einen guten Appetit, Doc. Wenn nach dem Mittagessen Morten sich anschickte, Mamsell Buddenbrook ein bisschen an den Strand zu begleiten, meinte sein Vater, es sei wohl besser, wenn er, statt sie zu stören, sich in die Stube setze, sich dem Studium der Medizin widmend, seine Nervenstränge repetiere. Die Mutter war da anderer Meinung. Ach, der Junge hat Ferien. Soll er denn gar nichts von unserem Besuch haben? Er soll seine Nase in die Bücher stecken, der Herr Studiosus. Und so beginnt die Geschichte zwischen Toni Buddenbrook und Morten. Bei einem gemeinsamen Strandspaziergang schreitet der junge Schwarzkopf sein Buch in der Hand neben ihr her und betrachtet sie manchmal von der Seite. Sie gehen in diesem weiten, still sausenden Frieden am Meere, der jedes kleine Geräusch, ob fern oder nah, zu geheimnisvoller Bedeutung erhebt. Toni hat ihren Schleier über den Hut gehoben und schaut ihn an. Wie verlegen er nun wegschaut. Übrigens gefällt er ihr gut, dieser Morten. Sein blondes Haar, sein gutmütig verschmitztes Lachen und wie amüsant er spricht, zugleich lustig und gelehrt. So ganz anders als die jungen Herren zu Hause in Lübeck. Morten holt einen Bernstein aus der Tasche. Ein schönes Stück mit einem kleinen Einschluss. Er hält sein Fundstück hoch gegen die Sonne. Dabei kann man die einzelnen Glieder, die durchscheinenden Flügel einer Mücke erkennen, die vor langer Zeit im Harz eingeschlossen wurde. 40 Millionen Jahre. Mhm. Damals versanken die Kiefernwälder. Und gerade diese Mücke blieb erhalten. Eigentlich bin ich ja eine dumme Gans und weiß gar nicht so viel von der Welt. Toni und Morten sind mittlerweile am Badestrand angelangt. Die Reihe der hölzernen Strandpavillons mit ihren kegelförmigen Dächern liegt vor den beiden und lässt den Durchblick auf die Strandkörbe frei, die näher am Wasser stehen und um die Familien im warmen Sande lagern. Die bessere Lübecker Gesellschaft am Badestrand hat das wandernde Paar längst erblickt. Es ist Alter. Die Herren haben in Geschäften in der Stadt zu tun und so sind es nur die Gemahlinnen mit ihren Kindern. Frau Hagenström nebst Julchen, die bereits wie ihre Mutter Brillanten in den Ohren trägt, Frau Konsul Kistenmarker nebst Töchtern und die Konsulin Fritsche, eine runzlige kleine Dame. Und allen voran Frau Senatorin Möllendorp, geborene Langhals. Sie ist das lebende Journal der Stadt, kein Gerücht entgeht ihr. Und die Buddenbrooks findet sie schon längst ein bisschen allzu exklusiv. Sie wohnt ja beim Lotsenkommandanten unterm Strohdach. Aber wer ist der junge Mann da? Das ist wohl nicht gerade der Lotsenkommandant. Toni und Morten steigen behutsam durch das hohe Schilfgras, das am Rande des Strandes steht. Ich bin so gerne am Meer. Ja, manchmal kann es auch langweilig sein. Und jetzt? Was, langweilig? Nein, nein. Ganz und gar nicht. Drehen wir lieber um. Ah,

und ihrem wundervoll edel geformten Mund ist diese junge Frau von einer eleganten und rätselhaften Schönheit. Thomas ist sofort fasziniert. Getroffen von ihrem Anblick drängt er nach vorn. Eine Stradivari. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Pardon, wir Buddenbrook sind Kaufleute. Von Musik verstehen wir nicht allzu viel. Aber es hat sie doch berührt. Wenn sie darauf spielen, ist es so, als ob sie lebt. Ja, da habe sie recht. Man muss jeden Tag darauf spielen. Sonst stirbt sie. Sie stirbt? Sie verliert ihre Stimme, den Klang. Sie verstummt. Ihr Klangkörper. Das ist am Ende das Geheimnis. Die Braut ist gut und gerne. Runde 300.000 Courantmark wert. Gerda Arnoldsen trug einige Stücke vor. Sie sah prachtvoll dabei aus. Und obgleich ich keine Ahnung vom Violinspiel habe, muss ich gestehen, dass sie so ergreifend spielte, dass mir beinahe die Tränen in die Augen traten. So schreibt Thomas den Eltern nach Lübeck: Ich verehre Gerda Arnoldsen mit Enthusiasmus. Aber ich bin durchaus nicht gesonnen, tief genug in mich selbst hinabzusteigen, um zu ergründen, ob die hohe Mitgift zu diesem Enthusiasmus beigetragen hat. Ein Geschäft von einiger Größe. Auch in Hamburg, bei der Familie Grünlich, liest man diese Nachricht mit größtem Interesse. Wie viel? 300.000. Das nenne ich Liebe. Ja, das gibt es. Liebe. Was weißt du denn von Liebe? Ich weiß es. Einige Zeit später sitzt Bendix Grünlich mit seiner Gattin Toni in der Villa in Eimsbüttel vor den Toren Hamburgs zum zweiten Frühstück zusammen. Noch angeregt von den höchst angenehmen und amüsanten Nachrichten aus Amsterdam, schreibt die junge Ehefrau ihrerseits einen Brief an die Eltern im fernen Lübeck. Wenn ihr nach Grünlich fragt, nun, er ist viel beschäftigt. Er fährt morgens mit unserem Kleinwagen in die Stadt und kommt erst spät abends nach Hause. Ich habe Grünlich schon oft um die Anschaffung eines Coupés gebeten, damit ich auch einmal allein in die Stadt fahren kann. Er hat es mir auch halb und halb versprochen. Herr Kesselmeier. Madame Grünlich. Steht mir nun eine Kutsche zu, oder nicht? Toni. Sie sind mein Bankier. Er sagt, ich ruiniere ihn mit meinen kleinen Einkäufen. Sie ihn. Eine seiner Freunde, der Bankier Kesselmeier, ist oft bei uns zu Hause. Ein drolliger Kerl. Manchmal klopft er mir auf die Wange und sagt: Sie gute kleine Frau. Welch Himmelssegen für Grünlich, dass er Sie bekommen hat. Grünlich begibt sich merkwürdigerweise überhaupt nicht gern mit mir in die Hamburger Gesellschaft. Außerdem sieht er es nicht gerne, wenn ich mich mit den Leuten in der Stadt unterhalte. Sollte ich eifersüchtig sein? Schon am Tag seiner Abreise aus Amsterdam hat es für Thomas festgestanden. Die oder keine. Jetzt oder niemals. Er trifft sich mit Herrn Arnoldsen, um die Erlaubnis zu erbitten, um Gerdas Hand zu werben. Haben Sie Geduld, Thomas. Gerda will sich noch nicht entscheiden. Es ist 3 Uhr nachmittags an einem Oktobertage des Jahres 1848. Im Hause Buddenbrook, in der Firma wie in den privaten Räumlichkeiten der Familie, geht alles beinahe seinen gewohnten Gang, obwohl es während des ganzen Tages bereits Unruhen in der Stadt gegeben hat. Vorm Fenster des Kontors ziehen Leute vorüber, Hafen- und Lagerarbeiter, zünftige Kleinhandwerker, Dienstmänner, Volksschüler, einige Matrosen von Kauffahrteischiffen. Auch ein paar auswärtige Studenten scheinen darunter zu sein, womöglich gar einiges Lumpengesindel aus den verrufenen Stadtgegenden. Kaum dagegen irgendwelche ehrbaren Bürger. Man führt einige schwarz-rot-goldene Fahnen mit sich. Die Schreiber und Kommis in Buddenbrooks Kontor blicken irritiert von ihrer Arbeit auf. Der Konsul klopft von seinem abgetrennten Büro aus mit der Krücke seines Spazierstocks mahnend an das kleine Fenster, durch das er von seinem Schreibtisch aus seine Angestellten stets im Blicke behalten kann. Im Kontor duckt man sich wieder über seine Arbeit und erweckt zumindest den Anschein emsiger Beschäftigung. Nur ein vorwitziger Lehrling kann sich nicht vom Fenster losreißen. Energisch zieht Herr Markus, der Prokurist, ihn auf seinen Platz zurück. Meine Herren, bitte, Zurück an die Arbeit. Thomas Buddenbrook sieht, als er von seinen Rechnungen, Frachtbriefen und Indossamenten aufschaut, wie seine Mutter die Treppe von ihren Zimmern im Obergeschoss herabkommt. Das Volk, John. Es ist das Volk. Der Konsul lässt sich seinen Paletot, Stock und Zylinder reichen. Auch Thomas ist dabei, sich zum Ausgehen anzukleiden. Man will zur Bürgerschaftssitzung, ganz gleich, ob da nun ein paar Leute vom Rathaus oder auf dem Markt ein bisschen Spektakel machen. Es wäre eine Schande, gerade heute zu fehlen. Selbst der alte Vater Betsys, der Alamod-Kavalier Lebrecht Kröger, will sich nicht davon abhalten lassen, die Mühe auf sich zu nehmen. Die Konsulin versucht noch, ihrer ängstlichen Besorgnis über den Leichtsinn der Männer beredten Ausdruck zu geben, als plötzlich der Makler Gosch durch die Tür hereinstürmt. Dieser Makler, Sigismund Gosch, ein zur Exaltation neigender Schöngeist, ist eine fremdartige und liebenswürdige Erscheinung unter den Bewohnern der alten Handelsstadt. Er gehört zu ihnen, weil er in aller Bürgerlichkeit ein kleines, solides und in seiner Bescheidenheit geachtetes Vermittlungsgeschäft betreibt. Nun ist er gerade Zeuge der Ereignisse auf den Straßen der Stadt gewesen und er überhöht sie in seinem theatralischen Bericht zu beinahe mythischer Größe und Dramatik. Revolution, Herr Konsul! Das sind herrliche Burschen darunter. Das Auge flammend vor Hass und Begeisterung. Gosch, es scheint Ihnen ja zu gefallen. Ungezogene junge Leute, die hier etwas Spektakel. Gosch, gehen wir in die Bürgerschaft. Die Küchenmagd Trine, ein robustes, flachshaariges junges Trine? Weib, will sich durch die Türe hinausdrücken und sich den Manifestanten anschließen. Hier geblieben, Trine! Aber schon ist Trine vom Sog des Zuges auf der Straße erfasst und mit ihm fortgeschwemmt worden. Die Revolution ist nun unter den Fenstern des Sitzungssaales angelangt. Mit einem Schlage verstummen die erregten Meinungsäußerungen hier drinnen. Da durchschlägt plötzlich im Gang zum Sitzungssaal ein Stein klirrend das Fenster. Die Scherben splittern auf den Boden. Aufgeregte Mitglieder der Versammlung nehmen den Schaden in Augenschein und schauen dann ängstlich nach unten auf den Platz, wo ganz überraschend, als ob die Aufständischen selbst über ihr Betragen erschrocken sind, eine tiefe Lautlosigkeit ausgebrochen ist. Gosch hebt fasziniert den Stein hoch. Er schaut mit verhaltener Begeisterung durch das Loch in der Scheibe. Die in der hereinbrechenden Dunkelheit lodernden Fackeln, das Geschrei, die aufgeheizte, wankelmütige Stimmung der Menge wirken überaus bedrohlich. Durch die Eingangstür drängt und strömt die Menge der Tumultanten. Kein Saaldiener kann sie aufhalten. Ihnen kommen auf der Treppe einige mutige oder besonders kopflose Abgeordnete entgegen, die versuchen wollen, sich auf eigene Faust nach Hause durchzuschlagen. Bevor man handgemein werden kann, ziehen sie sich vor den Herandringenden wieder in den Saal zurück. Konsul Jean Buddenbrook ist der Lage allmählich überdrüssig. Er beschließt, mit den Leuten zu sprechen, sie aufzufordern, nach Hause zu gehen. Schließlich hat er einigen Einfluss, denn so mancher unter den Aufrührern gehört zu seinen Arbeitern. Gar sein Gesinde ist unter ihnen vertreten. So schreitet er, sein Sohn Thomas bei ihm, desgleichen der Makler Gosch, und der erboste Schwiegervater Lebrecht Kröger die Treppe hinunter, der feindseligen Menge entgegen. Man müsste dem Pakt den Respekt mit Pulver und Blei in den Leib knallen. Was für Zeiten. Zeiten des Sturmes und der Bewegung. Ich befehle meine Kutsche. Einen Augenblick bitte. Ruhe! Ruhe, ihr Lüt! Geft nun mal Ruhe hier! Ihr Lüt, das ist Konsul Buddenbrook! Lass ihn mal reden! In der Menge, in den Arm des Schlachtergesellen Berkemeier eingehängt, ist Buddenbrooks Küchenmagd Trine zu sehen, die sich mit ihrem Freund dem Auftrieb angeschlossen hat. Lüt, was ist das nur bloß für dumm Tüch, was die da anstellt? Das ist kein dumm Tüch, Herr Konsul! Du kommst eine andere Ordnung in die Sorg. Geht nach Hus, stört ihr nicht die Ordnung. Nicht mal die Lampen sind angezündet. Das geht doch nur zu weit mit der Revolution. Revolution ist überall. In Berlin, in Paris. Da erkennt der Konsul auch Kohl Smolt, sein Faktotum aus der Mengenstraße, in der ersten Reihe der Demonstrierenden. Karl Smolt, was wollt ihr nun eigentlich? Nur sagen Sie das mal. Tja, Herr Konsul, ich sag mal bloß, die Lüt wollen nun eine Republik. Ah, was du, Deskop. Sie haben ja schon einen. Je, Herr Konsul,

Wir machen ein schönes Frikassee für Sie. Dann verschwindet er im Kontor und setzt sich auf den Platz, den zuvor Herr Markus innegehabt hat. Die Sache ist die, dass Thomas Buddenbrook Herrn Markus zu seinem Kompagnon gemacht hat. Und mit der neuen Würde ist auch ein neuer Platz nun im Chefseparé verbunden. Und Christian, hat Thomas diesem eröffnet, solle äußerlich so etwas wie dessen frühere Stellung einnehmen. Eine Art Prokurist, repräsentativ wenigstens. Seitdem Thomas Buddenbrook die Firma führt, beherrscht ein genialerer, ein frischerer und unternehmenderer Geist den Betrieb. Hier und da wird etwas gewagt. Hier und da wird der Kredit des Hauses, der früher eigentlich bloß eine Theorie, ein Luxus gewesen ist, mit Selbstbewusstsein angespannt und ausgenutzt. Die Herren an der Börse nicken einander zu. Buddenbrook will mit Avec Geld verdienen. Ein kleines Fenster verbindet das Chefbüro mit dem Raum, in dem die Angestellten an ihren Stehpulten Rechnungen, Geschäftsbriefe oder Frachtpapiere bearbeiten und Einträge in die Kontobücher vornehmen. So haben der Prinzipal und sein Kompagnon jederzeit unauffälligen Überblick über Tun und Treiben ihrer Untergebenen, ohne dass das in umgekehrter Richtung auch der Fall wäre. Gin, meine Herren. Das war in Valparaiso Medizin. Gegen die Hitze. Moskitos, Malaria. Johnny Thunderstorm. Johnny Thunderstorm. Der kam mit mir aus London. Das war ein unglaublicher Kerl. Ein Bummelant. Gott verdamme mich. Niemals habe ich ihn arbeiten sehen. Und dabei war er ein sehr gewandter Kaufmann. Du lieber Himmel, sagt er immer. Bei der Hitze. Einmal, wir lagen 8 Mann wie die Fliegen im Kontor und rauchten Zigarren, um die Moskitos zu vertreiben. Da kommt auf einmal der Chef ins Büro. Wie? Sie arbeiten nicht, meine Herren? Da sagt Johnny. No, Sir. Wie Sie sehen, Sir. Und wir alle blasen ihm den Zigarrenrauch ins Gesicht. So. Meine Herren, an die Arbeit. Lieber Himmel, Markus, ich habe einen Scherz gemacht. Solche Vorstellungen gibt Christian bald auch im Club. Hier treffen sich die Suitiers, junge Kaufleute mit eher lockerer Lebensführung zu zwangloser Unterhaltung. Christian ist hier mit offenen Armen aufgenommen worden. Er macht am Clubklavier den Virtuosen. Er ahmt englische und transatlantische Schauspieler und Opernsänger nach. Er gibt in der harmlosesten und unterhaltendsten Art Weiberaffären zum Besten. Die Liebe zum Theater, insbesondere zur leichten Muse, hat Christian sich bewahrt. Sein früh erwachtes Interesse für hübsche Sängerinnen hat in Valparaiso Nahrung gefunden. Wie sollte es nun in Lübeck gänzlich brach liegen? Aline Puhvogel. Singe nur die kleinen Rollen. Das kann sich alles ändern. Kennen Sie den Herrn Direktor? Er kennt mich. Der jüngste Buddenbrook hat bald Kontakt zu Künstlerkreisen gefunden und Zugang speziell zu den Garderoben des örtlichen Varieté-Theaters. Hier ist er nun einer Darstellerin dabei behilflich, die Bänder ihres gefährlich eng geschnürten Mieders zu lösen. Sie sind aber für gar nichts bange. Soll ich denn? Aline lächelt ihn verheißungsvoll an, woraufhin Christian sie in den Arm nimmt und auf den Mund küsst. Im Kontor der Firma Buddenbrook hat eine Rechnung über mehrere Flaschen Champagner, ausgestellt von der Gastronomie der örtlichen Varieté-Bühne, ihren Weg auf den Schreibtisch von Herrn Markus gefunden. 3 Flaschen Champagner. Soll das die Firma übernehmen? Keinesfalls. Die Familie Buddenbrook hat sich um den Mittagstisch versammelt. Ach, Thomas, der Kaufmannsstand ist doch ein schöner, wirklich beglückender Beruf. Hm? So? Ja, so solide, genügsam, emsig, behaglich. Ich bin wahrhaft ganz dafür geboren. Die Konsulin, am Kopfende der Tafel platziert,

Geschiedene Frau Grünlich. Die ist jetzt weit weg. Im Königreich Bayern. Gerda und Thomas tanzen unterdessen unbeirrt weiter. Alle schauen dir zu. Und haben ihr Vergnügen. Am Klatsch. Ein bisschen was musst du ihnen gönnen. Sonderbar. Diese Toiletten, dieses Haar, diese Haltung, dieses Gesicht. Alles ein bisschen reichlich sonderbar. Sie hat ein bisschen was Gewisses. Wie originell. Ich finde ich das furchtbar originell. Die Frau Senator kann ja kaum an sich halten. Du bist ihnen ein Rätsel. Aber du auch, mein Freund. Wenn sie auch heute den ganzen Abend über im Schatten ihres Sohnes und seiner jungen Frau gestanden hat, die Konsulin Betsy Buddenbrook hat sie überaus gerne auf den Ball begleitet. Das kann man ihrer heiter angeregten Miene entnehmen, als die drei nun nach Mitternacht noch immer festlicher Stimmung heimkehrend die Treppe zur Säulenhalle hochgehen. Da erkennen sie im Dunkel, ganz oben auf der letzten Stufe sitzend, eine dunkle Gestalt. Aber Toni! Das ist eine Überraschung. Was soll das heißen? Ich werde nicht mehr zu diesem Mann zurückkehren. Wie beliebt? Toni. Ich will mich scheiden lassen. Jetzt bleibst du mal auf einige Wochen und dann... Nein! Du machst uns keinen Skandal, hörst du? Etwas Fürchterliches ist in München geschehen. Um Mitternacht ist Toni aus einem leichten Schlummer geweckt worden. Ein anhaltendes Geräusch an der Treppe hoch zum Mädchenzimmer ist schuld daran gewesen. Ein schlecht unterdrückter, geheimnisvoller Lärm, in dem man das Knarren der Stufen, ein hustendes Gekicher, gepresste Worte der Abwehr und ganz sonderbare, knurrende und ächzende Laute hat unterscheiden können. Während einer langen, grausamen Minute hat sie wie betäubt in den Kissen gelegen. Dann aber, als dieses schamlose Geräusch nicht verstummt ist, hat sie mit bebenden Händen Licht gemacht, hat voll Verzweiflung und Abscheu das Bett verlassen und ist zur Treppe. Und dort, auf den oberen Stufen, hat sich ihr das Bild in voller Körperlichkeit dargeboten, das sie drinnen im Schlafzimmer beim Lauschen auf das unzweideutige Geräusch schon im Geiste hat erblicken müssen. Ein unerlaubter und unsittlicher Ringkampf zwischen der Köchin Babette und Herrn Permaneder. Du kannst es ihm nicht verzeihen? Es waren die vielen Demütigungen, die ich herunterwürgen musste. Ach, Tom. Dass mir alles so misslingen würde, das... Das hätte ich nie gedacht. Schon gut. Dann bist du ganz allein. Gott sei mit dir, dass wir Buddenbrooks den Platz behaupten. Wieder einmal werden die hellen Tücher von Tisch und Stühlen genommen. Frau Permaneder zieht erneut in das Zimmer ihrer Jugendjahre ein. Toni ist wieder zu Hause. Taufe in der Mengstraße. Feier und Glück im Hause Buddenbrook. Man hat den Erben und Stammhalter auf die Namen der Väter getauft. Justus Johannes Kaspar Buddenbrook. Johann, das Hannochen. Es ist eine besonders schwere Geburt gewesen. Fast hätte sie die Mutter das Leben gekostet. Gerda sitzt noch sichtlich geschwächt, fremdartig schön in ihrer Blässe, ein wenig abseits auf einem Stuhl. Dahinter stehen Thomas und seine Mutter Betsy. Plötzlich erscheint ein sonderbarer Gratulant. Kohl Smolt ist von alters her ein Speicherarbeiter der Firma Buddenbrook und sein Brotherr hat ihm einen Nebenverdienst als Stiefelwichser unten in der Diele angewiesen. In der Hand hält er einen großen Strauß von blassen, ein wenig zu weit erblühten Rosen. Coles Mold ist sichtlich schon etwas angetrunken. So bin ich gekommen, um den Herrn Kunzel und die Frau Konsulin. Dabei beugt er sich etwas zu weit über die Wiege vor. Sein Gleichgewicht scheint in Gefahr zu geraten. Sein fuseliger Atem kommt in bedenkliche Nähe des Säuglingsgesichtes. Und das Kind gedeihen mögt. Coles Mold! Gedeihen mögt. Denn das verdehen sie vor Gott und den Menschen. Und so ein Herrn als Konsul Buddenbrock giftet nicht viele. Coles Mold hat dem jungen Vater die kaum noch ansehnlichen Blumen in die Hand gedrückt. Thomas Buddenbrock schiebt ihn etwas zurück, drückt ihm ein Geldstück in die Hand und möchte ihn allmählich zum Abgang drängen. Und wenn das so weit ist, und wenn wir vor sein Stuhl storn, denn zum Moder mit mir all wohnen. Ida Jungmann nimmt sich nun Coles Molds an und geleitet ihn behutsam, aber bestimmt hinaus. Aber Coles Mold ist noch nicht fertig mit seiner Begrüßung des neuen Erdenbürgers. Er erhebt im Abgehen noch einmal seine Stimme. Du Moder. Der gehört sie nicht. Es ist Abend geworden. Das war eine schöne Tante. Das Haus in der Mengstraße ist noch feierlich hell erleuchtet und man kann die Schatten flanierender und plaudernder Gäste hinter den Fenstern erblicken. Im matten Laternenschein auf der Straßenseite zur Marienkirche hin steht Christian Buddenbrook mit Aline Puhvogel. Er steht vor seinem Elternhaus und sieht, wie die Kutschen der aufbrechenden Taufgäste vor- und abfahren. Christian ist geladen, zwar nicht beim großen Familienfest gewesen, und jetzt traut er sich nicht hinein. Die Konsulin geleitet drüben gerade den Bürgermeister Overdiek, der den Buddenbrooks vorhin die Ehre erwiesen hat, als Pate den kleinen Hanno übers Taufbecken zu halten, zu seiner Droschke. Nun geh, nun sag sie. Ich kann nicht, Aline. Meine Nerven. Geh. Christian fasst allen Mut zusammen und tritt zu der Konsulin vor. Mama. Wie beliebt? Sie heißt Aline. Aline wie? Puhvogel. Meine Güte. Du wirst von ihr gehört haben, Mama. Sie ist Sängerin. Ach seh, Christian. Diese Person da, eine Lorette. So ein Mensch betritt niemals unser Haus. Niemals. Nun hat sich Christian Buddenbrook, Mitinhaber der Firma HCF Burmeester & Company zu Hamburg, doch noch, wenn auch ohne Aline Puhvogel, in sein Vaterhaus begeben. Denn schließlich gibt es Wichtiges mit dem Chef des Hauses Buddenbrook zu besprechen. Zwischen den verbliebenen Gästen einherschreitend reden die beiden Brüder gedämpft miteinander, denn immer wieder muss man unfreiwilliger oder gar vorsätzlicher Mithörer des Gesprächs unter den Festgästen gewärtig sein. Die Konsulin hat von einem höheren Standort aus ein besorgt wachsames Auge auf ihre beiden so verschiedenen Söhne. Christian hat ein Glas in der Hand, trinkt durstig und lässt sich des Öfteren nachschenken. Thomas zündet sich ab und zu eine seiner scharfen russischen Zigaretten an, ohne je eine zu Ende zu rauchen. Thomas, ich kann es nur nicht mehr. Wie bitte? Es ist mit dem Geschäft, ich kann es nur nicht mehr. Bist du wieder in Unordnung? Ja, naja, ich bin ja nie wirklich in Ordnung gekommen. Ich habe ja gleich am Anfang Verluste in Kaffee gehabt. Und dann der Bankrott in Antwerpen. Christian. Und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr getan. Und ich habe mich still verhalten. Also du hast dich still verhalten? Du hast die Karre im Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Damit lässt der Christian stehen. Der schaut ihm ratlos nach. Ja, man muss ja auch leben. Thomas. Aber Thomas eilt energisch die Treppe hinunter in sein Büro. An der Tür wartet er auf Christian. Jetzt sind da noch die Wechsel. Und auch noch ein paar andere Schulden. Wechsel und andere Schulden. Woher denn? Meinst du, dass ich nicht vor Augen habe, wie du gelebt hast? Im Theater, im Zirkus und in Clubs und mit minderwertigen Frauen zu. Nein, sag das nicht. Aline ist durchaus nicht minderwertig. So etwas darfst du nicht sagen, Thomas. Du hast keinen Begriff, was für ein prachtvolles Geschöpf sie ist. Sie ist so gesund. Und als ich sie bekommen habe, Thomas, tja, das war ein ganz anderes Gefühl, als wenn du ein gutes Geschäft machst. Genug davon. Jetzt schweig doch endlich.

das Wohl des Staates Lübeck nach allen meinen Kräften erstreben, die Verfassung desselben getreu befolgen, das öffentliche Gut redlich verwalten und bei meiner Amtsführung weder auf eigenen Vorteil noch auf Verwandtschaft und Freundschaft Rücksicht nehmen. Ich will Gerechtigkeit üben gegenüber jedermann, sei er reich oder arm. So wahr mir Gott helfe. Schon am folgenden Tage steht Senator Buddenbrook im Ratssaal vor dem Stuhl des verstorbenen James Möllendorp und in öffentlicher Sitzung leistet er seinen Amtseid. Toni, Gerda und die Konsulin befinden sich unter den auserwählten Zuschauern. Man sieht ihnen den Stolz auf den Bruder, den Sohn und den Gatten an, der da so sichtbar erhöht wird. Der unterlegene Hermann Hagenström lächelt, und das keineswegs etwa nur widerwillig oder gequält. Hagenström ist ein guter Verlierer. Thomas Buddenbrook aber wirft sich mit ganzer Kraft in das neue Amt. Bald wird er zu den privaten mit öffentlichen Pflichten überhäuft. Bei der Ratssetzung, der Verteilung der Ämter an die Mitglieder des Senats, ist ihm als Hauptressort das Steuerwesen zugefallen. Aber auch Eisenbahn, Zoll und andere staatliche Geschäfte nehmen ihn in Anspruch. Gegenwärtig inspiziert er mit Mitgliedern der Hafenbaukommission an ihrer Spitze Bürgermeister Overdiek die Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten am Hafen. Wir müssen dringend für die weitere Begradigung der Trave sorgen. Die Dampfschifffahrt macht die Konkurrenz in Kiel und Hamburg stark. Wir müssen die Schiffe schneller die Trave rauf und runter kriegen. Das ist die Zukunft, der Bürgermeister. Sehen Sie, als Kaufmann wissen Sie besser Bescheid als unsere Diplomaten. Bescheid wissen ist gut, Herr Bürgermeister. Aber man muss auch die Kraft haben, danach zu handeln. Endlich ist es soweit. Man kann Richtfest feiern für das neue, standesgemäß großzügige Haus, das Thomas Buddenbrook in der Bäckergrube hat errichten lassen. Dies Glas soll jetzt zerspringen und Glück dem Haus und Hausherrn bringen. Als der Richtkranz aus Rosen, grünem Laub und bunten Bändern aufgezogen wird, um schwerfällig am Dachstuhl im Winde zu schwanken, steht der Bauherr mit seiner Gemahlin und dem kleinen Hanno im Wagen unter den Werkleuten unten am Gerüst. Selbstverständlich ist auch Toni Permaneder dabei. Prost, meine Herren! Prost! Vater Vero hatte sehr stolz auf dich. Als Thomas sich beiläufig umdreht, steht da auf der anderen Straßenseite vor dem kleinen Blumenladen mit der schmalen Tür und dem dürftigen Schaufensterchen Anna Iversen und daneben ihr Mann. Sie haben den Richtkranz geliefert. Ihnen zur Seite ein kleiner, rotznasiger Junge. Ein weiteres Kind schlummert noch im Wägelchen. Der Bauherr nimmt die Glückwünsche der Festgäste entgegen. Nach Abschluss der Feierlichkeiten ist Gerda mit dem kleinen Hanno schon vorausgefahren. Thomas und Toni gehen die wenigen Schritte vom Neubau zum Haus in der Mengstraße zu Fuß. Ein schöner Tag für Buddenbrooks. Warum so verzagt? Hab gerade eine nicht sehr kleine Party Roggen, nicht sehr vorteilhaft. Kurz und gut, ich habe gerade eine sehr große Party Roggen sehr unvorteilhaft verkaufen müssen. Aber das passiert. Das machst du morgen wieder gut. Morgen, wo sind alle? Der Erfolg kommt zurück? Toni, Glück und Erfolg sind in uns. Wir müssen sie halten, fest, tief. Wenn es beginnt, da nachzulassen. Nachzulassen? Du bist Senator. Da ist Gerda und Hanno und die Firma, die bald ihr Jubiläum feiert. 100 Jahre Buddenbrook. Wir leben. Ich habe in den letzten Tagen oft an ein türkisches Sprichwort gedacht. Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod. Der Tod? Was redest du da? Der Rückgang. Der Abstieg. Weißt du noch? Bei Hannos Taufe, da sagtest du, jetzt beginnt noch einmal eine ganz neue Zeit. Aber du stehst doch glänzend da. Strahlend, Toni. Wie dieser Stern da oben am Himmel. Und du weißt nicht, ob er nicht gerade am Erlöschen ist, wenn er am hellsten leuchtet. Sie gehen eine Weile schweigend. Thomas hat den Arm vertraulich unter den der Schwester geschoben. Es ist gut, dass er sich ausgesprochen hat. Das finden beide. Und Toni hofft, dass es ihm nun leichter fallen wird, sich die finsteren Gedanken aus dem Kopf zu schlagen. Die Konsulin, Thomas, Toni und Ida Jungmann haben im Musikzimmer des neuen standesgemäßen Hauses die Fortschritte des kleinen Hanno auf dem Klavier bewundert. Gerda hat auf der Geige eine Tonfolge vorgegeben und Hanno diese auf dem Klavier möglichst genau zu imitieren versucht. Dann hat Gerda den Schwierigkeitsgrad ihrer Violinphrasen gesteigert und Hanno hat ihr auf seinem Instrument mit zunehmendem Eifer geantwortet. Die zarten Hände seiner Mutter, nicht die Hände von den Buddenbrooks, die kannst du packen. Die Konsulin und Toni Permaneder verabschieden sich im prächtigen Treppenhaus von Ida Jungmann, die mit der Zustimmung aller in den Haushalt von Thomas und Gerda Buddenbrook übergewechselt ist. Wie er antwortet mit dem Klavier. Als ob sie miteinander sprechen. Das hat er von der Mutter. Ihr redet doch sonst gern bei uns so viel. Stille Wasser sind tief. Ihre Augen. Ich traue ihr nicht. Die letzten Sätze konnten Gerda, die oben aus dem Musikzimmer ins Treppenhaus getreten ist, nicht entgehen. Der neue Zollverein und der große Markt im Deutschen Reich sind für die Firma eine Herausforderung bis in die nächste Generation. Wieder spielen Gerda Buddenbrook und ihr Sohn Hanno ein Duo. Und der Senator auf seinem Stuhl wird von Augenblick zu Augenblick immer unruhiger. Seit langem beobachtet er die Entfremdung, die zwischen ihm und seinem Sohne gerade durch die Musik entsteht. Genug! Es ist zu viel. Zu viel? Zu viel Musik. Die Musik wird Hanno im Leben nicht weiterhelfen. Musik. Was ihr Buddenbrooks daran so liebt. Das Trällern, diesen faden Optimismus. Er verstand sie. Aber er vermochte ihr mit dem Gefühl nicht zu folgen und nicht zu begreifen, warum Melodien, die ihn ermunterten oder rührten, null und nichtig seien, und Musikstücke, die ihn herb und verworren anmuteten, den höchsten musikalischen Wert besitzen sollten. Er stand vor einem Tempel, von dessen Schwelle Gerda ihn mit unnachsichtiger Gebärde verwies. Und kummervoll sah er, wie sie mit dem Kinde darin verschwand. Herr Leutnant von Trotha. Frau Senator, Herr Senator, wenn ich störe. Keineswegs. Sie stören nicht, mein lieber René. Der Senator will geradewegs ins Kontor. Er wollte sich schon verabschieden. René Maria von Trotha spielt Klavier, Geige, Bratsche, Violoncello und Flöte. Alles gleich vortrefflich. Und zum Musizieren als Gerdas Duopartner kommt der junge Offizier regelmäßig ins Haus. René, haben Sie an mich gedacht? Aber ja, Hanno. Hier sind sie, die Noten zum Tristan. Gerda hat ihren Gemahl zur Tür dirigiert. Schon steht er draußen auf dem Flur. Vom Klavier aus kann man keinen Getreidehandel führen. Die Firma verlangt es. Er muss. Die Arbeiter im Speicher sind auf dem oberen Boden dabei, Getreide einzusacken. Thomas hat seinen Sohn, den er jetzt strenger als jemals zu praktischen Vorübungen für sein künftiges tätiges Leben heranzieht, hierher mitgenommen. Hanno versucht gerade, einen der schweren Kornsäcke anzuheben.

Du hast es ja keinem gesagt. Was es dich gekostet hat. Die Firma. Und immer die Firma. Deine Würde. Aber du darfst nicht denken, dass ich ein kaltes Herz habe. Ich habe einfach keine Tränen mehr. Und mit einer raschen, unbeholfenen Bewegung lässt er sich auf ein Knie nieder und küsst die kalte Hand auf der Steppdecke. Ja, Tom, jetzt hast du gewonnen. Und ich beuge mich. Präsentiert das Gewehr! Die Pferde des Leichenwagens setzen sich langsam in Bewegung. Und langsam, lang ausgedehnt, betrübt und feierlich, windet sich Thomas Buddenbrooks Leichenzug dahin. Während an allen Häusern der Wind mit den auf Halbmast gezogenen Fahnen klatscht. Und wieder ist die große Grabplatte mit den plastisch gearbeiteten Familienwappen beiseite geschafft worden. Und wieder umstehen die Herren der Stadt den ausgemauerten Schacht, in den nun Thomas Buddenbrook zu seinen Eltern hinabgelassen wird. Was ist der Tod? Ein Glück. Die Rückkunft von einem unsäglich peinlichen Irrgang vom Leben. Ich werde leben. Ich werde zurückkehren zur drängenden Urkraft des Lebens, die in allen Gestalten wirkt und webt. Das muss er sich irgendwo abgeschrieben haben. Bei der Durchsicht der hinterlassenen Papiere des Senators hat die Schwester einige Blätter mit merkwürdigen, zusammenhanglos und dunkel anmutenden Aufzeichnungen von der Hand ihres Bruders gefunden, mit denen sie nur wenig anzufangen weiß, ja, die sie etwas verstören. So ist mein Leben. Dieses eine Ich noch ein Gefängnis, eine Haft, in die wir mit der Geburt gelangen, bis der Tod zur Heimkehr und Befreiung ruft. Zurück in den Willen, der frei und zeitlos in ewiger Nacht da ist. In seinem letzten Willen hat der Verewigte verfügt, dass die Firma Buddenbrook liquidiert wird. Die Barmittel sollen Ihnen, Frau Senator, und Ihrem Sohn zufallen. Er hat in Hanau nicht den Erben seiner Firma sehen können. Firma Buddenbrook liquidiert. Christian, komm! Endlich ist alles vorbei. Das Leben ist ein Gefängnis. Schranken überall. Hanno sitzt mit seinem engen Schulfreund, dem jungen Grafen Mölln, in einem kleinen Kahn und lässt sich auf dem träg fließenden Wasser die Trave hinuntertreiben. Die dunklen Niederschriften des Vaters haben sein Interesse gefunden. Und wie es scheint, mehr und innigeres Verständnis, als es seinem Alter angemessen sein sollte. So ein Quatsch! Du bist frei für deine Musik. Du wirst einmal berühmt. Nein, ich will nicht berühmt werden. Hanno. Ich will gar nichts. Aber Kai will den geliebten Freund unbedingt von diesen düsteren, grüblerischen Gedanken abbringen. Am besten dadurch, dass er den ganzen pessimistischen Papierkram einfach ins Wasser wirft. So, jetzt ist es weg und vergessen. Hanno sieht einen Moment zu, wie die Zettel, die doch so etwas wie letzte Botschaften seines Vaters sind, auf dem trüben Wasser davontreiben und langsam untergehen. Er greift nach ihnen, erreicht sie nicht mehr, verliert das Gleichgewicht. Hallo, lass! Und kippt über den Bootsrand. Kopfüber taucht er in die Trave. Mit dem Typhus ist es folgendermaßen bestellt. Das Gehirn schmerzt. Es ist dumpf. Befangen, wie von Nebeln umhüllt. Das ist die Introduktion. Dann gibt ein heftiger Frostanfall das Zeichen zum Einsatz des Fiebers, das sofort die höchsten Grade erreicht. Auf der Haut der Brust werden nun linsengroße rote Flecken sichtbar. Kein Zweifel, es ist Typhus. Wir geben Chinin und Antipyrin. Wir tun das Menschenmöglichste. Aber wenn es denn sein soll... Dagegen ist noch kein Kraut gewachsen. In der zweiten Woche ist das Bewusstsein verdunkelt. Der Kranke versinkt ohne zu schlafen in eine bleierne Betäubung. Dazwischen erfüllen seine Irrreden, seine lauten, erregten Fantasien das Zimmer. Alles an ihm arbeitet hastig, jagend und oberflächlich, seine Atmung sowohl wie der Puls, der an 120 flüchtig zuckende Schläge in einer Minute vollführt. Verzweifelt und hilflos stehen Gerda und Toni am Bett des kranken Hanno. Immer wieder versuchen sie, mit feuchten Tüchern die schweißnasse Stirn zu kühlen. Kai ist direkt nach der Schule ans Krankenbett des Freundes geeilt. Ida Jungmann versucht besorgt, ihn aufzuhalten. Nee, nee, nee, nee. Ist doch sein bester Freund. Ist schon leicht. Hanno. Ich bin so müde. In die fernen Fieberträume, in die glühende Verlorenheit des Kranken wird das Leben hineinrufen mit unverkennbarer, ermunternder Stimme. Aufhorchend wird der Mensch diese helle Mahnung zur Rückkehr vernehmen, die aus jener Gegend zu ihm dringt, die er so weit zurückgelassen und schon vergessen hatte. Zuckt er dann zusammen vor Furcht und Abneigung bei der Stimme des Lebens, bewirkt diese Erinnerung, dass er den Kopf schüttelt und sich vorwärts flüchtet auf dem Wege, der sich ihm zum Entrinnen eröffnet hat? Nein, es ist klar, dann wird er sterben. Die Firma Buddenbrook ist liquidiert worden. Das Haus in der Mengstraße steht zum Verkauf. Gerda hat den Makler Gosch beauftragt. Dieser hat einen Interessenten gefunden. Hermann Hagenström kommt zur Besichtigung. In seinem fußlangen, dicken Pelzmantel betritt er die Diele und schaut ins schon leergeräumte Kontor. Gerade werden die letzten Einrichtungsgegenstände für den Abtransport verpackt und hinausgetragen. Ich brauche Raum. Meine Familie wächst. Mein Sohn will heiraten, dann kommen die Kinder. Wir platzen aus allen Nähten. Es ist die richtige Wahl. Das richtige Gehäuse. Ein Palast für Sie. Eine schöne Antiquität. Ganz wie die Firma und der Chef. Gott hab ihn selig. Die Daumen sind oben. Um den jetzt viel zu groß gewordenen Esstisch im ansonsten vollkommen ausgeräumten Landschaftszimmer sitzen Toni Permaneder, Gerda Buddenbrook und Ida Jungmann zum letzten Mal bei einer Tasse Kaffee beisammen. Der Abschied von Gerda steht unmittelbar bevor. Sie ist im Begriffe, nach Amsterdam zurückzukehren. Endgültig. Das Haus. Mutters Haus. Immer wenn Gott mein Leben in Stücke gehen ließ, ich war nie ganz verloren. Das Elternhaus war der Ort, an den ich mich flüchten konnte. Und jetzt sucht uns Gosch Einkäufer. Du kannst doch nicht alleine hier wohnen bleiben. Es ist nicht recht, Frau Senator, dass Sie uns verlassen wollen. Vielleicht habe ich nicht ganz nach Lübeck gepasst. Wir haben dich alle geliebt. Ja, Gerda. Obwohl wir dir immer widerwärtig waren. Ich habe mich nie dazugehörig gefühlt. Sie haben sich das Glück mit starkem Arm erobert. Mit starken Händen fest zugepackt. Ja, schon gut. Der Sieg über Frankreich, die Zollunion. Herrliche Zeiten für einen Kaufmann. Einen Julius Caesar. Einen Borgia der Börse. Das Geld will sich vermehren, wenn man ihm Raum gibt. Raum und Gelegenheit. Hermann Hagenström. Nein. Entschuldigung, die Damen. Bitte, sich nicht stören zu lassen. Nur ein Rundgang durch die Räumlichkeiten. Konsul Hagenström sucht Raum. Ein schöner Bau. Und schon dieses Zimmer. Ist so groß wie ein Ballsaal. Da können Sie tanzen. Ja, ich erinnere mich. An den Ball noch vor Ihrer Hochzeit. Ist ja lange her. Ja. Und mit der Erinnerung an diesen fernen Abend, an dem sie ganz zum Ende mit der zurückgerufenen Musik so ausgelassen und glücklich mit Hagenström getanzt hat, schaut Toni Permaneder ihm in die Augen. Hermann Hagenström beugt sich zu ihr und küsst ihr die Hand. Sie waren die Prinzessin an diesem Abend. Und Sie haben mir immerhin die Musik zurückgeholt. Das war doch sehr schön. Eine Perle. Effektiv eine Perle. Und man weiß nicht genau, meint er mit diesem im Abgehen gesprochenen Satz Frau Permaneder? Denkt er dabei an die Prinzessin von Lübeck? Oder aber an die großzügige, ehrwürdige Immobilie, die günstig zu erstehen er gerade im Begriffe ist? Unten auf der Straße, zwischen den auf dem Trottoir des Abtransports harrenden Möbeln, steigt Gerda in die Kutsche. Aus dem Fenster heraus überreicht sie Toni noch schnell als Geschenk zum Abschied, wofür sie keine Verwendung mehr hat, die Mappe mit der Chronik der Familie Buddenbrook. Für dich, Toni. Vielen Dank, Gerda. Leb wohl. So bist du damals mit Thomas gekommen. Vor vielen Jahren. Thomas ist nicht mehr. Und ich gehe, wie ich gekommen bin. Hallo, ich habe ihn so geliebt. Tom, Vater, Mutter, Großvater. Wo sind sie nur alle hin? Es ist so hart und traurig. Es gibt ein Wiedersehen. Ja, so sagt man. Ein Wiedersehen. Wenn es so wäre. Aber Tonichen, es ist so. Sie hörten Buddenbrooks, ein Hörspiel von Heinrich Breleur nach einer Verfilmung von Thomas Manns gleichnamigem Roman. Es sprachen Erzähler Friedhelm Ptock, Konsul Jean Buddenbrook, Armin Müller-Stahl, Konsulin Betsy Buddenbrook, Iris Berben, Toni Buddenbrook, Jessica Schwarz, Christian Buddenbrook, August Diehl, Thomas Buddenbrook, Marc Waschke, Hanno Buddenbrook, Raban Bieling, Gerda Buddenbrook, Lea Bosco, Bendix Grünlich, Justus von Donani, Alois Permaneder, Martin Pfeifel und viele andere. Drehbuch Heinrich Breleur und Horst Königstein. Regie und Drehbuchbearbeitung Heinrich Breleur. Mitarbeit Rainer Zimmer. Musik Hans-Peter Ströer. Regie-Hörbuch Marie-Louise Görke, Serotonin. Mischung und Technik Matthias Pusch, Serotonin. Eine Produktion der Bavaria Film, Hans-Peter Ströer unter Mitwirkung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, der Hörverlag 2008.